Ihr Lieben, vor den Fernsehen, ich grüße euch ganz herzlich. Wir bitten um Entschuldigung, dass es ein bisschen verspätet heute wieder ist. Im Radio haben wir schon angefangen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Telefon-Talkshow heute Nacht. Das heißt, ihr könnt ganz einfach bei mir anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0180-5678-111. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist Petra, mit der ich schon ein bisschen am Plauschen bin. Petra geht in einen Swingerclub, in einen Pärchenclub seit einiger Zeit und hat sich in einen anderen Menschen, der dort auch hingeht und kein Pärchen ist, also auch ein Single, verknallt. Petra, so stimmt's, ne? Ja, richtig. Und du hast es ihm auch schon gezeigt durch eine besondere zärtliche Form des Sexes. Ja, richtig. Ne? Du hast es ihm noch nicht gesagt. Und seitdem du jetzt so sehr liebevoll mit ihm umgehst, auf der Sexebene, zieht er sich irgendwie zurück. Genau. Mein Problem ist halt jetzt, ich weiß nicht, wie ich ihm klar machen soll, dass das für mich okay ist, wenn er halt auf dieser Beziehungsebene nichts weiter will. Mhm. Damit kann ich leben. Das, also es kann sein, dass der Panik hat im Moment und denkt, die will sich jetzt so richtig an mich binden und dicke Beziehungskiste da anfangen und so weiter. Genau, und das will ich ihm halt klar machen, dass es nicht so ist, dass ich das voll akzeptiere. Ich weiß, wo wir sind, ich weiß, wo wir uns kennengelernt haben und alles. Bloß ich möchte ihm halt auch klar machen, dass ich ihn als Mensch mag, ihm gerne helfen will, wenn er ein Problem hat. Und einfach nur den Sex mit ihm weiter genießen möchte. Also ich glaube, das ist so doch so komplex jetzt, was du mir klar machen willst. Das kannst du nicht übers Bett machen. Ja, wie wäre es denn, wenn du es ihm ganz einfach mal sagst? Ja, und das ist es halt. Ich habe oft das Gefühl, wenn ich irgendwie versuche, mit ihm zu reden und sage immer zu, ich finde das und das fände ich mal ganz gut oder irgendwie, dann blockt er ab, dann hört er gar nichts mehr. Ne? Dennoch glaube ich, dass das die einzige richtige Lösung ist. Du musst gleich mit der Tür ins Haus fallen. Ihr werdet sicher mal an der Bar stehen oder irgendeine Gelegenheit haben, wo du unter vier Augen, quasi unter vier Augen mit dem reden kannst. Ja. Und sag ihm sofort, du hast den Eindruck, dass er sich irgendwie zurückzieht, weil er vielleicht glaubt und so weiter und so weiter. Und dann hast du ihn sofort und du bist direkt beim Thema. Ja. Ist die einzige Möglichkeit, glaube ich. Ich habe da jetzt halt Angst vor der Reaktion, dass wenn ich ihm das so knallhart sage, obwohl das eigentlich auch meine Meinung ist und meine Schiene ist, was am besten mitläuft, dass ich dem Club und klar sage, was Sache ist, dass ich ihn dadurch ganz verliere. Ja, aber so ist das alles so verquast und vielleicht voller Missverständnisse das Ganze und es verkompliziert sich immer noch mehr. Nein, ein offenes Wort muss her, Petra. Am Samstag gehst du wieder in den Club. Freitagabend. Bis Sonntag. Wie, bis Sonntag? Ja, ich bleibe immer da. Wie, kann man da schlafen? Ja. Das habe ich ja nicht gehört. Doch, das kann man, aber es gibt sogar Frühstück und alles, das ist ein ganz toller Club. Also ein Pärchenclub mit Hotel quasi. Ja, so also können die Gäste, die halt von weiter weg kommen, wie ich jetzt, die können also durchaus da schlafen. Ach, und wie viele Kilometer hast du Anfahrt? Ja, so 150, 20. 150? Ja. So, das musst du mir dann erzählen, wie stelle ich mir das vor? Also du kommst am Freitagabend an, bringst deine Sachen aufs Zimmer. Nee, ich gehe einfach in den Umkleideraum, ziehe mich um. Ja. Ich kenne ja alle Leute da so überwiegend, auch viele von den Gästen und Angestellten und so. Dann wird das mal so ein bisschen gelabert, so, ach hallo, wie war die Woche und alles Mögliche. Und dann wird er ganz normal weg, wird so weiter gelabert und getrunken und so. Und wenn halt jemand ist, der ein sympathisch ist, dann, jo, finde ich ja ganz super. Und was hältst du denn davon, wenn wir nach hinten gucken? Oder so. Und dann, wenn er sagt, ach, ne, habe ich jetzt keine Lust, dann ist das okay. Und wenn er sagt, ja klar, dann geht man halt nach hinten. Ist und dann klar. Wird das getan, worauf man Lust hat. Ja, und dann vergnügt ihr euch die Nacht über. Ja, und irgendwann will man ja schlafen gehen. Und dann gehst du in dieses Hotelzimmer. Ja, und dann gehe ich im Endeffekt, wenn die Gäste irgendwann gegangen sind, die Matten wieder abgezogen, ist ja klar, ne? Und dann kommen neue Bettlaken drauf und dann Bettzeug rum, haben wir alles da, ist alles da. Ach, in den Räumen, in denen es vorher zur Sache geht, schlaft ihr dann auch? Ja, Lüftung an oder Fenster auf. Und wie viel bleiben dann da? Also, war zum Beispiel Silvesterparty, waren da so gut 300 Leute in dem Laden. Und mit wie viel schläft man dann in einem Raum? Das kommt ganz drauf an, wie viel Andrang gerade ist. Also Silvester waren es, glaube ich, 36 Pärchen, die da geschlafen haben. Und wie viel sind dann jeweils in einem Raum? Wie sich das gerade verteilt. Ich meine, das ist ein großer Club, der hat sehr viele Zimmer. Also es kann schon sein, dass da 3, 4, 5 Leute in einem Raum schlafen. Ja, das ist ein bisschen wie Jugendherberge dann. Ja. So, und dann wacht man irgendwann morgens auf oder mittags, Frühstück gemeinsam. Ja. Und dann geht's wieder zur Sache, zack, zack. Ja, klar. Oft geht die richtige Party erst weit nach Feierabend los, wenn die anderen normalen Gäste, die halt nicht ständig da sind. Also ein ganzes Wochenende Sex. Ja. Was kostet der Spaß? Ich glaube, ein Pärchen hat so um die 100 Mark Eintritt. Und was zahlst du als Single? Als Einzelfrau, glaube ich, 60 Mark oder was. Obwohl ich schon längst keinen Eintritt mehr bezahlen brauche. Achso, das wäre dann sogar inklusive Frühstück, oder wie? Ja, ist alles dabei, ist Essen dabei, Trinken dabei. Und dann fährst du irgendwann Sonntag Nachmittag völlig erschossen und erschöpft. Ja. Mit Muskelkater, wo auch immer, nach Hause. Ja, genau. Samstagnacht darf ich oft überhaupt nicht. Was du alles machst, Petra. Aber es ist toll. Also freust du dich die ganze Woche drauf? Ja, klar. Was machst du vom Beruf? Nichts. Nichts? Kann ich. Nee, das Problem ist, ich habe ein Kind. Ja. Und den habe ich halt die Woche über im Kindergarten vormittags. Ja. Da kann ich also dann das Kind abliefern nach Hause und weiter schlafen bis mittags. Und wo bleibt das Kind am Wochenende? Ja, ich bin geschieden und sei es dann bei seinem Vater oder bei meinen Eltern. Ne? Weiß der Vater, wo du dich rumtreibst am Wochenende? Nein. Aber auf den Teufel werde ich nur über dir erzählen. Weiß das überhaupt jemand jetzt, außer... Ja, klar, viele von meinen Freunden. Wissen das, ja. Mhm. Mhm. Jedes Wochenende so richtig auf Sextour. Mhm. Petra. Ja. Also, übermorgen geht's wieder los. Ja, genau. Und sag es ihm. Ja, ich bin also auch der Meinung, ne? Ja. So von wegen, hör mal zu, also dass hier beziehungstechnisch das nicht klappt, das ist mir irgendwo klar, aber ich meine. Vielleicht entspannt das die ganze Situation, wenn du es so klar aussprichst alles. Ja. Ich glaube ja. Ich hoffe es. Viel Spaß beim Wochenendsex. Okay. Tschüss, Petra. Ciao. Ihr Lieben, meine Telefonnummer 0180 5678 111, Faxnummer 0180 5678 110. Daniel, 19 Jahre alt. Hi. Hallo? Ja, Daniel, guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar, weil ich suche eine Band. Du suchst eine Band? Ja, und zwar, weil ich mache zurzeit ungefähr so... Seit ein halbes Jahr ungefähr versuche ich Musik alleine zu machen. Was denn für Musik? Und zwar mache ich mehr Hip-Hop. Hip-Hop? Ja. Aha. In welcher Funktion? Als Sänger oder wie? Vom Keyboard. Keyboard? Ja. Aha. Und du bist aber noch nie irgendwo aufgetreten oder so? Nee, noch nicht, nee. Und wieso willst du das machen? Ja, also, weil ich wollte mir das früher schon... zum Beruf machen, ne? Mhm. Weil du so unglaublich talentiert bist. Ja, also ich hab das von meiner Familie her. Aha. Du kommst also aus einer Hip-Hop-Familie? Ja, so weniger. Also, was machen die Eltern denn für Musik? Volksmusik? Meine Mutter, die hört Elvis. Elvis? Ja. Ist eine gute Voraussetzung für eine Künstlerkarriere auch für dich. Und der Vater? Ja, mein Vater, der hört mehr so, wie soll man sagen, also Oldies, ne? Oldies. Keyboard, sagst du? Ja. Nun lasse ich mir ja immer gern was vorsingen von den Leuten, wenn die hier anrufen bei mir und sagen, ich möchte gerne Sänger werden oder was auch immer. Keyboarde mir mal eben was. Kannst du das? So einige, ja. Ja, mach mal. Okay, muss mal. Kann man es hören? Ja, man kann das hören. Ja. Das bin jetzt nicht ich. Daniel. Daniel. Jetzt hört er mich nicht mehr. Daniel! Ja? Hey, ja, du bist der geborene Hip-Hopper. Nur höre ich da nicht so richtig Hip-Hop-Sound raus, sondern eher Schlager-Sound. Ja, also da gibt's mehr, weil ich hab so ein Keyboard, ne? Ja, außerdem glaube ich, kann das jeder, ne? Ist das nicht so programmiert in diesen Computerprogrammen, dieses. Nee, das habe ich mir. Das hast du selbst komponiert? Ja. Ist ja Wahnsinn. Ist ja Wahnsinn. Du suchst also eine Band. Ich glaube, dass alle Leute, die jetzt dabei sind, eine Band aufzubauen, solche Ohren bekommen haben. Und die haben das gehört, dass Daniel so perfekt fast schon komponiert. Ne? Und die können sich bei uns melden und können dir ein Angebot machen. Wahrscheinlich rufen hier so einige Plattenfirmen schon hier an und sagen, den Daniel, den wollen wir haben. Ja, weil ich habe schon überall probiert, zum Beispiel bei Viva. Ja. Da habe ich auch schon probiert, aber ich kam noch nicht durch. Jetzt hast du die große Chance gehabt hier bei mir. Und wir haben es alle gehört und sind alle begeistert. Ich drücke dir die Daumen und wenn der große Vertrag winkt, dann reden wir noch mal miteinander. Okay? Okay. Tschüss, Daniel. Tschüss. Der Hip-Hopper Daniel war das. Markus, 24. Hi. Jan, grüß dich, hier ist Markus. Markus mit K oder mit C? Mit K bitte. Mit K. Ja, lege ich großen Wert drauf. Ja, die mit C legen auch mal großen Wert drauf. Ja, sonst sollte man auch tun. Domian. Ja. Ich muss mit dir schimpfen. Warum? Ich habe dein Buch gelesen. Ja, das ist schön. Ich habe Jenseits der Scham mir geholt, habe es innerhalb weniger Tage verschlungen. Ja. Und ganz am Ende Frag dich Hella von Sinn, ob du Kuscheltiere gut findest. Du lachst schon. Ja. Und da sagst du nein und sie sagt, ich interpretiere das jetzt für die Zuschauer, die es nicht gelesen haben. Ja. Und sie sagt, hey Mann, Kuscheltiere sind wichtig. Und du sagst, ja, für Mädchen. Ja, für Mädchen, genau. Und da sagt sie, es gibt auch Jungs, die Kuscheltiere haben. Ach, das sind Tunden, sage ich da. Und du hast gesagt, das sind Tunden. Ja, genau. Das ist unmöglich. Oh, ich bin dir zu nahe getreten. Ja, du bist ja... Aber pass auf, du erscheinst seit gut 3 Jahren in schöner Regelmäßigkeit, fast jede Nacht bei mir im Schlafzimmer. Ja. Und da ist natürlich irgendwo schon so eine Art freundschaftliche Beziehung aufgebaut. Ja. Dann kaufe ich mir das Buch. Und ganz am Ende, auf Seite 148, liebe Zuhörer, steht geschrieben, Domian findet, dass die Jungs, die Kuscheltiere haben, Tunden sind. Jetzt habe ich natürlich was angerichtet. Das ist unglaublich. Markus ist ein treuer Freund und Fan von mir. Ja. Und alles andere als eine Tunte vermutlich. Ja. Und er liebt Kuscheltiere. Das ist richtig. Erzähle mir von deinen Kuscheltieren. Ich habe ein einziges Kuscheltier. Ein einziges Kuscheltier. Das ist praktisch ein Requiem. Ich habe von einer sehr lieben Freundin geschenkt bekommen. Mhm. Und vor 3 Jahren etwa ist ein Waschbär, ein, ja, wie groß mag er sein? Oh, ja, so 30 Zentimeter. Mhm. Heißt Jeremy. Jeremy. Jawohl. Und das ist mein ganz großer Liebling. Und, und Jeremy liegt immer auch mit dir dann im Bett? Ja, der liegt gerade hier neben mir. Ja. Ach, du liegst gerade auch schon im Bett? Ja, ich, ja, doch, ich mache ein bisschen, den meisten Tag irgendwie verbringe ich im Bett, wenn ach so. Ich arbeiten gehe. Ah, ja. Das ist so mein zentraler Punkt. Ja. Ich werde hier essen und schlafen und fernsehen und Jeremy ist auch da, natürlich. Und er verbringt auch die ganze Nacht mit dir dann, gemeinsam. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Du hattest mal gesagt, dein Bett ist der intimste Raum in deiner Wohnung. Ja. Und Leute kriegen den Ritterschlag, wenn sie bei dir übernachten dürfen. Das ist so, ja. Das ist für Jeremy absolut zutreffend. Ja. Was ist denn, wenn du Damenbesuch hast? Das ist doch kein Problem. Muss dein Jeremy doch ein bisschen weichen? Ja, der wird dann zur Seite gelegt oder so. Ja. Das ist ein großes Bett und irgendwie, ja, manchmal wird er dann runtergeschubst oder. Also ich entschuldige mich jetzt hier ganz offiziell bei allen harten Männern. Du scheinst ein harter Mann zu sein. Nee, ich bin kein harter die, Mann. Aber ein Kerl bist du. Nee, ich bin kein Kerl. Na, also bei allen Männern. Ja. Bei allen normalen Männern. Nicht normal, bei allen Männern. Normalen Männern. Bei allen Männern, die Kuscheltiere haben. Ich möchte euch nicht zu nahe treten. Ich bin ebenfalls bisexuell, aber das hat auch damit nichts zu tun. Ich distanziere mich absolut von diesem Tundentum. Ja. Das ist, also, es war ja auch nicht so ganz ernst gemeint. Ja. Red ganz rüber. Red dich mal raus, Domian. Ja. Durchaus Leute geben, die nicht nur mit Hirschgeweihen kuscheln. Ja, ich kuschel natürlich lieber, wie sich das gehört, für einen ganzen Mann mit einem Hirschgeweih, mit einem derben Hirschgeweih. Ja. Sehr unerotisch, wenn du mich fragst. Ach, na, wie man das nimmt. Wie man das nimmt im wahrsten Sinne des Wortes. Markus. Ja. Ich hoffe, dass ich es wieder gut machen können ein bisschen. Ja. Durch dieses sehr nette Gespräch, was wir miteinander geführt haben. Ja, natürlich. Ich war auch nicht richtig sauer, aber das solltest du auf jeden Fall schon klargestellt haben. Also ich stelle es hier nicht klar. Nicht alle Männer sind Hunden, die Kuscheltiere mögen und haben. Ja. Gut. Jeremy, ne? Das ist Jeremy, genau. Ich grüße herzlich Jeremy. Ja, und dich. Auf viele Nächte mit uns beiden noch. Ja. Mach's gut, Markus. Okay. Tschüss. Tschüss. Peter, 32 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ja, hallo, servus. Also ich bin auch keine Tonte, obwohl ich kuschel. Ich sehe schon, das nächste Thema hier wird sein Kuscheltiere. Obwohl, morgen heißt unser Thema mein Haustier und ich. Habe ich keins. Nee, müssen wir jetzt mit dir auch nicht drüber reden. Ich sag's nur euch allen schon mal. Jetzt aber zu deinem Thema. Ja, ich habe einen sehr, sehr lieben Freund. Ich habe den schon eine ganze Weile, also ein knappes Jahr ungefähr. Mhm. Und habe ihn kennengelernt, wie man halt Leute kennenlernt in der Kneipe. Und bin mit ihm zusammengekommen. Und ich habe mich über ihn am Anfang ein bisschen gewundert. Denn mir ist aufgefallen, dass er wahnsinnig penibel ist. Also er putzt irgendwie ständig seine Wohnung, räumt dreimal in der Woche den Küchenschrank aus, die Tassen raus und bügelt wie ein Weltmeister. Und ja, ich habe jetzt gedacht, das ist eine rechte Macke von ihm. Also es ist ja irgendwie nicht normal, dass man alle 2 Wochen die Gardinen waschen tut und den Teppich schamponiert. Und habe das aber ziemlich abgetan, wenn man jemanden kennenlernt. Man ist so verliebt, man merkt, dass er überhaupt nicht, was da eigentlich läuft. Und irgendwann habe ich ihn dann mal zur Rede gestellt, weil mir ist auch aufgefallen, dass er seinen Körper völlig missachtet. Er treibt also, missachtet auf eine ganz eigene Art. Er treibt Sport bis zum Umfallen, findet sich aber schrecklich hässlich. Mhm. Und er ist gar nicht hässlich. Nee, für mich ist es der schönste Mann der Welt. Einen anderen will ich gar nicht. Aber er... Ja, also er treibt ständig Sport, macht alle möglichen Sportarten, er findet sich natürlich ständig zu dick obwohl ich ihn überhaupt nicht dick finde. Ich finde, er hat ganz normale Figuren. Ich habe ihn dann mal drauf angesprochen. Und er hat mir dann die Geschichte erzählt, dass er vor einiger Zeit auf einer Party gewesen ist und dort von mehreren Männern vergewaltigt worden ist. Mhm. Und wie lange ist das her? Das muss gewesen sein Anfang der 90er Jahre. Also mhm. Und zwar wären die da mehrere Leute auf einer Party gewesen und Alkohol wäre im Spiel gewesen. Und dann, ja, er hat dann gesagt, dann ging es einfach los. Mhm. Es wäre ziemlich brutal gewesen. Und er ist dann irgendwie auch zur Polizei gegangen, aber die haben das auch nicht so ernst genommen. Und die Leute haben ihn dann mehr oder weniger unter Druck gesetzt, indem sie ihm halt gesagt haben, ja okay, wenn du das weiterverfolgst, gibt es dann wirklich Randale. Er hat das dann einfach fallen lassen, hat sich nicht zur Wehr gesetzt und bei dieser Party hat er es einfach mit sich geschehen lassen. Mhm. Also er hat es einfach ja erduldet, ist dann nach Hause gegangen und war völlig kaputt. Mehrere Männer. Ja, es wären mehrere Leute gewesen. Also, hast du mit ihm denn darüber gesprochen, ob er seitdem so ist, wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast? Ja, das ist halt meine Vermutung, wo ich dann denke, ja, also das, ich glaube, dass das hängt einfach damit zusammen. Mir ist auch aufgefallen, dass er die erste Zeit, als wir zusammen waren, hat er sich versteckt, wenn er nackt gewesen ist. Es war irgendwie wie bei Familie Biedermann, so dass man das Licht ausmacht, bevor man sich auszieht und dann schnell unter die Bette gehüpft, wenn man Sex zusammen haben will, was ich völlig doof fand. Und ich hatte dann mal so ein Erlebnis, ich saß bei ihm, also er wohnt eine Viertelstunde von mir entfernt und ich saß bei ihm im Wohnzimmer und er kam aus dem Badezimmer und ich sagte, komm mal zurück und er kam völlig verschüchtert, nackt zurück und er sagte, was ist los? Also wirklich erschrocken und ich sagte, du hast so einen tollen Körper, ich wollte ihn einfach nochmal sehen. Und er hat da überhaupt absolut negativ drauf reagiert. Es kann ja nur wirklich sein, dass da eine gravierende Störung zurückgeblieben ist. Hat er denn seitdem in irgendeiner Weise mal einen fachkundigen Rat gesucht? Ja, das ist halt das große Problem. Er sagt halt, er kommt allein damit zurecht. Also ich habe ihm gesagt, es gibt ja so, ich bin halt ab und zu in Köln. Ich habe gesehen, in Köln gibt es zum Beispiel diese Beratungsstellen. Mhm. Aber er findet, er kommt damit allein zurecht, das ist seine eigene Sache. Mhm. Und ich weiß einfach nicht, wie ich mich verhalten kann. Du kannst ihn natürlich nicht zu einer Beratungsstelle hinzerren, das geht natürlich nicht. Du kannst vielleicht machen, nur aber mit deiner Liebe, die du für ihn empfindest, vielleicht ganz vorsichtig darin dahin wirken, dass er sich selbst dafür entscheidet. Und das kann unter Umständen ein langwieriger Prozess sein. Natürlich. Aber ich glaube auch, wie du es jetzt geschildert hast, dass er das nicht alleine schafft, sondern dass er da jemanden braucht, der sich da auskennt und der professionell qualifiziert ist dafür. Also gut, ich meine, es ist mittlerweile so, dass wir auch Sex haben können bei Licht. Also ich meine, das haben wir schon mal geschafft. Ja, beziehungsweise ich habe es dann mehr oder weniger mit sanfter Gewalt durchgesetzt. Das Problem ist einfach, wenn man ihn auf diese Sache damals anspricht, reagiert er absolut zurückweisend. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass er gar nicht darüber sprechen will. Kennt er mich und diese Sendung hier? Nee, die kennt er nicht. Also es ist einfach so, ich habe Kabelfernsehen, er hat keinen. Das kam mir da zur Idee, vielleicht könntest du ihn ja mal dazu bewegen, das ist ja nun ganz anonym hier, dass er sich vielleicht hier mal meldet und wir unterhalten uns mal gemeinsam. Ja, das kann ich machen. Also wir haben zwei verschiedene Wohnungen, aber dann kann er dich ja mal anrufen, wenn er bei mir ist. Das wäre kein Problem. Ja, frag ihn nochmal vielleicht. Ob er das allerdings machen würde, glaube ich nicht, weil er ist dann wahrscheinlich irgendwie. Ja. Du kannst es ja mal versuchen, aber viel wichtiger finde ich, dass du vielleicht darauf abzielst, steht der Tropfen hüllt den Stein, dass er doch irgendwann zu einer Beratungsstelle geht oder zu einem Psychologen. Ja. Aber nicht zu viel Druck ausüben, das bringt, glaube ich, nichts. Ja, das Problem ist, so wie ich das Thema schon anspreche, blockt der Also vorsichtig damit umgehen, mehr kann man da gar nicht machen, Peter. Also. Ja, meinst du, also ich weiß irgendwie, also ich muss zum Beispiel auch sagen, wenn ich jetzt mit ihm Sex habe, es ist wunderbar und toll, aber ich finde es zum Beispiel beim Sex irgendwie auch ganz toll, wenn man mal, wie heißt es, dirty spricht und das läuft bei ihm überhaupt nicht, es ist einfach. Das ist wahrscheinlich aber jetzt ein Schritt in eine Richtung, die er im Moment unter Umständen gar nicht kann. Ich glaube einfach, dass das damit zusammenhängt. Könnte sein. Während er sagt, halt sein Fimmel da mit diesem Reiniger und so weiter, hängt ja nicht damit zusammen. Also ich habe dir meine Meinung gesagt, Peter, in der Hoffnung, dass du in irgendeiner Weise ihn beeinflussen kannst. Und vielleicht ruft er hier mal an, das finde ich dann auch sehr schön, ja. Alles Gute euch beiden. Okay, tschüss. Auf jeden Fall. Ciao. Ciao. 1.24 Uhr und jetzt ist genau um diese Zeit Tim dran und Tim ist 18. Guten Tim. Morgen, Domian. Ja, Tim. Hallo. Ja. Erstmal ein riesengroßes Lob an deine Sendung. Danke. Ich bin treuer Zuhörer seit 4 Jahren jetzt ungefähr, richtig? Ja, das wäre toll. Also ich habe folgendes Problem. Da warst du im zarten Alter von 14 Jahren, als du uns entdeckt hast. Genau. Mann, Mann, Mann. Und jetzt ein erwachsener junger Mann. Genau, ein Mann. Ein Mann. Ich bin nämlich ein Schwein. Du bist ein Schwein. Genau. Wir hatten dieses schöne Thema ja vor einiger Zeit mal, ne? Männer sind genau. Schweine. Und ich liebe die Ärzte und ich grüße sie auch hiermit. Ja, ich schließe mich an. Ach, danke. ich bin aus diesem Grund ein Schwein. Ich habe seit dem Kindergarten einen sehr guten Freund. Ja. Ja, den besten Freund, bis heute noch. Und ich bin seit 7 Monaten in einer Beziehung drin. Mit einer Dame, ja. Mhm. Und mein bester Freund hat jetzt auch seit 3 Monaten eine Beziehung. Und ich habe jetzt hinter seinem Rücken mit seiner Freundin etwas angefangen. Obwohl du auch eine feste Beziehung hast. Richtig. Warum hast du das gemacht? Ja, weil ich sehr verliebt bin in sie. Mhm. Bist du denn in deine eigentliche Freundin auch noch verliebt? Ja. Das kommt aber sehr zögerlich. Ist richtig. Ja, ich bin eigentlich, ja, es ist schwierig. Aber ich sag mal ja. Also mit ein bisschen angeknackst, ne? Hört sich das an. Genau. Ist denn da nur mal sexuell was gelaufen oder entwickelt sich das zu einer richtigen, ja, Liebesbeziehung zu der anderen Frau? Das fing jetzt Sonntag erst an. Ach, Sonntag erst an. Richtig. Einmal miteinander geschlafen? Nein, noch nicht. Noch nicht. Aber es war so die Vorbereitung dafür eben, ne? Mhm. Ja, und seitdem haben wir uns immer getroffen, Montag, Dienstag. Mhm. Ja, und jetzt morgen wahrscheinlich wieder, Freitag. Ja, das ist eben so das Problem. Also noch kann man, glaube ich, die Notbremse ziehen, ne? Ja, kann man. Was sagt sie denn überhaupt? Ja, sie war eigentlich von Anfang an verliebt in mich, ne? Mhm. Ist sie denn verliebt noch in deinen Kumpel? Nein. Nein? Und das Schlimme ist, sie wollten sich jetzt im Februar verloben. Mhm. Und sie will das eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, dann wäre doch der saubere Weg erstmal, dass sie sich von dem trennt. Wenn sie sich so völlig im Klaren ist, dass sie ihn nicht mehr liebt und auch nicht diese Verlobung eingehen möchte. Ja, aber wenn ich dann in der Öffentlichkeit mit seiner Freundin zusammen bin, dann ist gleichzeitig die Freundschaft zwischen uns auch kaputt, die jetzt seit 15 Jahren besteht. Mhm. Ach, Tim. Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dich von deiner eigentlichen Freundin auch zu trennen? Nein. Nein? Überhaupt nicht. Also es ist so ein super Verhältnis auch zwischen unseren. Dann ist der Fall ja wohl ganz klar, ne? Du lässt schon die Finger von dieser anderen Frau. Du willst deine Freundin behalten und du willst deinen Freund behalten. Wieso, ja. Wieso riskierst du dann so viel und lässt dich eventuell auf eine Sache mit dieser anderen Frau ein? Ja, es ist so diese Neugier. Ne? Ja, aber die musst du nur mal unterdrücken. Du kannst ja nicht allen Gefühlen, die in dir aufkommen, freien Lauf lassen. Ja, richtig. Zur Liebe gehört auch Disziplin und zur Freundschaft gehört auch Disziplin. Richtig. Wenn du jetzt zu mir gesagt hättest, dass diese andere Frau, dass das jetzt die absolute super Knallgeschichte für dich ist und die größte Liebe überhaupt, die du bisher so empfunden hast, dann ist das anders. Dann würde ich sagen, komm, beende die alte Geschichte. Aber ja. So richtig. Klingt ja. Das nur für so ein, es klingt so als nettes Beiwerk irgendwie. Und das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung deiner Freundin gegenüber, das ist nicht in Ordnung deinem Freund gegenüber. Ich meine, ich habe mich jetzt auch gestern Abend mit meiner richtigen Freundin nochmal getroffen und bin dann in Tränen ausgebrochen. Sie fragt dann, was los ist und dann habe ich die Schuld eben auf berufliche Basis geschoben. Ne? Was Tim, überhaupt nicht gestimmt hat. Tim, du hast noch die Möglichkeit, wirklich zurückzurudern. Es ist noch nichts passiert, ihr habt euch nur ein paar Mal getroffen. Ja. Wenn du morgen absagst und dem Mädchen auch sagst, hier, pass mal auf, ich finde das nicht gut, ich komme innerlich in Konflikt, in Gewissensbredouille, ist es in Ordnung und sprich nicht mehr drüber, schwamm drüber. Jetzt kannst du es noch. Wenn du das ein paar Wochen laufen lässt, ist es so kompliziert und du kommst wahrscheinlich überhaupt nicht mehr richtig raus aus dem ganzen Schlamassel. Ich meine, ich habe jetzt auch gemerkt, wie schwierig das ist, alles in deinen Hut zu stecken. Jetzt, Termine und Verabredungen. Nur 3 Tage, ne? Das läuft ja nur gerade erst 3 Tage. Ja, richtig. Und es ist kompliziert genug, das alles geheim zu halten. Mhm. Also, mein klarer Rat, mein klarer Tipp, lass die Finger davon, konzentriere dich auf deine Freundin und hege und pflege die Freundschaft zu deinem Freund. Ich werde es versuchen. Tim, alles Gute. Ja. Tschüss. Kriege ich morgen auch einen Kram von dir? Ja, wir rufen dich gleich nochmal an wegen der deiner Adresse und dann schicken wir es dir. Okay, danke. Okay, tschüss. Und ich grüße die Ärzte. Ja, hatten wir ja schon. Tschüss. Ja, tschüss. Also Stichwort Autogramm oder so, wenn ihr uns schreiben wollt oder ein Autogramm haben wollt, dann schreibt einfach an den WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. WDR 1 Live, Redaktion Domian, 50600 Köln. Und jetzt haben wir 1.29 Uhr und gleich 30 Sekunden und jetzt machen wir ein Päuschen. Und 35 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR-Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow. Und heute Nacht könnt ihr euch wieder bei mir ganz einfach melden zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich hier live in Köln erreicht, 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Aus Wien ruft an und ich begrüße Sie ganz herzlich. Silvia, 42 Jahre alt. Ja, servus Domian. Ja, hallo. Servus. Servus. Ich bin zum ersten sehr happy, dass ich endlich einmal durchgekommen bin und mit dir sprechen kann. Ja. Und zum zweiten sehr nervös. Ach, das macht gar nichts. Was ist denn dein Thema, Silvia? Mein Thema ist Udo Jürgens. Udo Jürgens. Das ist doch auch ein Wiener, ne? Bitte? Ist das nicht auch ein Wiener? Österreicher. Ein Österreicher, das ist mir klar. Kärntner. Kärntner, genau, ja. Genau. Ja. Und dann wollte ich ganz kurz, damit ich nicht mehr so nervös bin, dich was fragen. Du hast ja so ein Elefantengedächtnis. Naja, manchmal. Sagt dir Matala was? Matala? Ja, na klar. Kreta. Ja, Kreta, war ich früher oft. Eben, und da gibt's auch so kleine Hirsche zu kaufen. Was gibt es da? Kleine Hirsche. Kleine Hirsche, das weiß ich nicht mehr. Damals hatte ich noch nicht den Hirschtick. Nein, aber du müsstest vor kurzem einen bekommen haben. Ah, es kann sein. Wir haben noch ganz, ganz viel Post und Päckchen. Du bist noch nicht so zum Öffnen gekommen. Wir haben noch ganz viel vor, uns zu eröffnen. Ich vermute, dass du uns was geschickt hast. Dir, ja. Mir. Bin ich ganz gespannt und freue mich auf das Öffnen der Pakete. Oder ja, des wunderbar. Päckchens. Was hast kommen du noch? Wir jetzt zum Thema. Ja, kommen wir zum Thema. Jetzt geht's mir auch schon besser. Jetzt bin ich nicht mehr so nervös. Also ich bin seit 32 Jahren ein Udo Jürgens-Fan. Ja. Absolut. Ja. Und wie du vielleicht weißt, gibt es bei uns in Österreich Wunschkennzeichen. Ja. Und meine Autonummer lautet natürlich wie auch anders Udo 34. Udo 34. 34 ist sein Geburtsjahr. Ja. Und ja, also ich bin ein absoluter Fan, gehe auf alle Konzerte, war sogar auch schon in München. Also Österreich sowieso, soweit ich es mir finanziell leisten kann. Hast du ihn persönlich schon mal kennengelernt? Ja, hast natürlich. Du? Er weiß auch, dass es mich gibt. Aha. Er hat mir mal einen wunderschönen Brief geschrieben. Mhm. Und zwar war das im Jahr 84. Mhm. Ist es mir psychisch nicht so gut gegangen. Das war nach meiner Scheidung. Mhm. Und meine Schwester hat ihm damals, da war ein Konzert in Wien, einen Brief übergeben. Und er hat mir also wirklich händisch zurückgeschrieben, mhm. also dass man Wahn halt nur auf sich selber finden mhm. kann und seine Musik hilft ihm dabei. Mhm. Das habe ich natürlich aufgehängt und ja. Das hat auch ein bisschen geholfen. Erzähl mir doch mal das allererste Mal, als du ihn kennengelernt hast. Das kann ich dir ganz genau sagen, da war ich 10 Jahre alt, mhm. Damals starb meine Großmutter und wir haben ihren Fernseher übernommen, also mhm. geerbt. Und da war eine Sendung im Fernsehen, da wurde er gezeigt bei Plattenaufnahmen. Mhm. und das Lied hieß Der große Abschied. Der Blacky Fuchsberger hat den Text geschrieben. Mhm. Und ich habe das gesehen und da war es boink. Da war es wirklich geschehen. Ich meinte jetzt aber auch das persönliche Kennenlernen. Wann hast du ihn zum ersten Mal persönlich kennengelernt? Was war das für eine Situation? Das war eine Situation beim Autogramm geben. Mhm. Er gibt nach den Auftritten immer Autogramme. Mhm. Und meistens ist es natürlich ein bisschen Smalltalk. Mhm. Also wann kommst du wieder nach Wien, wann ist das nächste Konzert und so weiter. Und was besonders nett war, das kann ich mich auch noch ganz genau erinnern, und zwar hat er mich angerufen. Mhm. Das war ganz lieb, da gibt es bei uns so eine Charity-Veranstaltung vom Franitzky, wieder die Gewalt heißt das. Und da war am Vortag eine Radiosendung auf Ö3, das sagt jetzt nicht, das doch, ist ein... kennen wir alle, Ö3, ja, kennst du, ja, wunderbar. Sicher. Da konnte man anrufen und ihn was fragen. Ja. Und ich bin da nicht durchgekommen und habe aber gleich drauf einen Brief geschrieben, ihn eingeschmissen und am nächsten Tag hat er mich angerufen. Hat er dich persönlich angerufen? Ja, das finde ich aber eine tolle Sache, also wirklich. Zumal er wahrscheinlich ganz viel Post bekommt. Ja, und, eben. Ja. Und das war so. Da bist du wahrscheinlich vom Stuhl gefallen, als Uli Jürgens am Telefon war, was? Mann, würde ich auch. Es war wirklich lieb, wir haben eine halbe Stunde gequatscht. Ja. Und er war ganz lieb, er hat mir alle meine Fragen beantwortet. Ich war im Sommer zuvor mit meinem Mann in Cabo Aero auf Portugal auf Urlaub, wo er sein Haus hat. Mhm. Und da hat er bei seinem Haus Casa Atlantis Noten stehen. Mhm. Und ich kann natürlich, ich kann dir sagen, was ein A, ein C oder so heißt, ist, aber ich kann keine Melodie draus machen. Ne? Und ich wollte vor allem wissen, also was das heißen soll. Und das hat er mir erklärt. Ja, und richtig gut miteinander geredet. Ist es so, dass du auch sehr viel quasi ihm nachreist, wenn er auf Tournee ist, dass du dir immer wieder die Konzerte anguckst? Oder ist es so doll nun nicht? So toll ist es leider nicht, weil ich es mir nicht leisten kann. Mhm. Aber in Wien schaue ich mir alles an, inklusive Wiederholungskonzerte, auch Burgenland, das weiteste war München. Gibt es einen so einen Begriff oder vielleicht zwei, drei Begriffe, mit denen du das begründen kannst, warum du so sehr auf Uli Jürgens stehst? Was ist er für dich? Was ist das für ein Mann? Ich stehe auf deutsche Texte. Ja. Und ich finde seine Texte sehr gut und sie haben sich im Laufe der Zeit wesentlich verbessert. Ja. Sie sind sehr viel anspruchsvoller geworden. Ja. Und er hat eine enorme Ausstrahlung. Ne? Ja. Er ist ein ganz großer Künstler, ein ganz großer Entertainer. Was ist denn dein Lieblingslied? Also ein absolutes gibt es nicht. Ich habe immer mehrere, je nach Stimmung und so weiter. Und ja, es gibt zum Beispiel, das weißt du sicher nicht, würde ich wetten, es gibt ein Lied, wenn du an deinen Ring denkst. An meinen Ring, ja? Ja, ein Lied mit Carpe Diem. Von Udo Jürgens? Ja. Ach. Wusstest du das? Nein, wusste ich nicht. Das habe ich mir gedacht. Aber ich merke schon, dass du in Sachen Domian auch perfekt informiert bist. Ja, natürlich. Wenn du weißt, ich bin ein Fan von dir auch. Dass in meinem Ring eingraviert ist, ist ja ganz toll. Ich mag ja auch gerne von Ihnen diese ganz alten Sachen. Diesen Nassi-Sherif, ein tolles Lied. Ja. Wunderschönes Lied, ganz tolles Lied. Es gibt natürlich sehr viele schöne Lieder mit sehr guten Texten, die so ein bisschen im Schatten stehen. Ja, ja. Die kommen nicht in die Hitparaden, die kennen die Insider, die Fans. Also ich will dir sagen, ich habe mir auch fest vorgenommen, das nächste Mal, wenn er in Köln oder hier in der Gegend auftritt, werde ich zu einem Konzert von ihm gehen, weil ich noch in keinem Konzert war von ihm. Kann ich dir nur empfehlen, ich kenne viele Leute, die waren keine Fans und nach dem ersten Live-Konzert wurden sie Fans. Ja, also Silvia, wenn Udo Jürgens dich demnächst nochmal anrufen sollte, grüße ihn nochmal ganz herzlich von mir und sag, dass ich ihn auch sehr verehre, dass er ein ganz, ganz toller Künstler ist. Ja. Alles Gute dir und schöne Grüße nach Wien. Ich danke vielmals wie ist denn das? Und danke fürs Gespräch. Silvia, wie ist denn das Wetter in Wien? Schnee? Nein, wir haben es ein bisschen kalt, aber Schnee haben wir Gott sei Dank. Wir sind gestern hier in Köln im Schnee versunken. Ich habe gehört, Mann, in den Nachrichten. Wir kamen hier aus dem Studio raus gestern Nacht und stapften durch so hohen, fast 20 Zentimeter Schnee. Ist ganz selten für Köln. Ja. Silvia, alles Gute. Ich danke dir vielmals. Tschüss. Dir auch alles Liebe. Dankeschön, tschüss. Servus. Michael, 22 Jahre alt. Michael? Hallo? Ja, Michael, hi. Hey, Domian. Ja, hey. Das ist dein Ding, dass ich durchkomme. Das ist ein total tolles Ding. Das finde ich ja klasse. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, hätte ich es mal nicht gemacht. Oh, hätte ich es mal nicht gemacht. Ja, das klingt krass. Was das denn? Das ist auch so. Also, Also wie gesagt, ich komme aus Münster. Pfeift es bei dir eigentlich? Eigentlich nicht. Könnte sein, dass es bei mir pfeift. Mein Fenster steht auf und da fährt eine Bahn, glaube ich, vorbei. So. Als Hinweis in die Regie, dass die keine Angst haben, hier ist irgendwas kaputt. Also es hört doch schon wieder auf. Okay. Also hätte ich es mal nicht gemacht. Hätte ich es mal nicht gemacht, genau. Also ich komme aus Münster. Ja. Und ich lebe in einer WG. Mhm. Diese WG ist also bunt gemischt, mit Leuten, die ich also recht gut kenne. Mhm. Und einer davon kommt aus dem asiatischen Bereich. Mhm. Nicht genau, ich weiß, ich glaube Shanghai. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie man dann genau die Bezeichnung nennt. Also ist doch egal. Chinese, ich weiß es nicht. Mhm. Also auf jeden Fall ist es aus asiatischem Bereich. Mhm. Und er hat engen Kontakt zu seiner Familie, die, sagen wir mal so, relativ antiquierte Ansichten hat, was Beziehungen betrifft. Mhm. Und gut, er hat eine Schwester, die ist in Anführungszeichen relativ jung. Wie jung? 15 Jahre. Mhm. Und also ich kenne ihn schon relativ lange. Also ich bin mit ihm zur Schule gegangen. Jetzt wohne ich mit ihm in einer WG. Du hast mit der Schwester was angefangen? Ja, so könnte man das sagen, ja. Würde ich sagen, ja. Die Eltern wohnen auch in Deutschland? Die wohnen auch in Deutschland, genau. Mhm. Und die Schwester wohnt noch bei den Eltern? Genau. Und die kleine Schwester ist irgendwann mal zu euch in die WG gekommen? Ja, die war öfter auf Geburtstagen hier und so. Und dann hat man sie halt gesehen und sie macht den ganz netten Eindruck. Mhm. Und also man fand sie ganz klasse irgendwie. Ist das einmal passiert? Das ist dann einmal passiert, genau. Mhm. Wie lange ist das vorher schon? Das ist jetzt so ein Dreivierteljahr, ja. So ungefähr her. Und hat dein Freund, dein Bekannter? Der hat davon keine Ahnung. Der hat keine Ahnung. Es weiß also niemand außer dem Mädel? Außer uns beiden weiß das niemand. Und das darf auch klar an sich keiner wissen, weil diese Ansichten beziehen sich nicht nur auf seine Familie, sondern auch auf ihn irgendwie. Das heißt, also er hat ganz, ganz lockere Ansichten, was Frauen betrifft. Wie ist denn das? Wie hat sich das denn weiterentwickelt? Ihr habt einmal miteinander geschlafen? Ja, genau. Ja, und danach dann? Habt ihr jetzt noch eine freundschaftliche Beziehung oder ist es ganz anders? Ja, also ich meine, davor war das ja auch in dem Sinne keine freundschaftliche Beziehung irgendwie. Ich habe sie halt gesehen, ich fand sie nett. Mhm. Ich habe mit ihr gesprochen, wenn sie denn mal in der Gegend war oder ich jetzt in dem Wohnort, wo er halt wohnt, mal war, also bei ihm zu Besuch. Dann haben wir halt gesprochen. Aber mehr war das bis dahin auch nicht. Und ich meine, irgendwie hat man das schon gemerkt, dass da irgendwie jetzt, man kann nicht sagen ein Knistern, aber irgendwie war da schon irgendwas. Na gut, was ist denn nachdem wir miteinander geschlafen haben? Ja, das ist ja das Problem. Ich habe jetzt seitdem also nicht mehr mit ihr gesprochen. Nicht mehr mit ihr gesprochen? Nee. Bist du denn verliebt in dieses Mädchen? Nein, das bin ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass es bei ihr der Fall ist. Warum glaubst du das? Ja gut, das merkt man, wenn man mit der Person zusammen ist. Also das kann ich ja so schlecht beschreiben. Irgendwie. Ja, aber du hast gerade gesagt, dass du gar nicht mehr mit ihr gesprochen hast seitdem. Nein, ich meine jetzt in der Zeit, oder zwar in der Nacht, wo wir zusammen waren. Dann hat sie mir halt gesagt, dass sie schon länger mich ganz toll findet und mich eigentlich schon eher kennenlernen wollte. Mhm. Aber nochmal, um es klarzustellen, nach dieser Nacht gab es keinen Kontakt mehr zwischen euch beiden? Direkten Kontakt nicht mehr. Mhm. Wir haben uns zwar mal wieder getroffen, es war also du hast jetzt ein irgendwie, zwar gesehen. Ja, irgendwie ein schlechtes Gewissen, dass du denkst, das Mädchen ist in dich verliebt, du hast mit ihr geschlafen und hast die Liebe deshalb vielleicht noch mehr vergrößert bei ihr und lässt sie jetzt quasi da so hängen und sitzen. Ja, das Problem ist nur, wie das halt so ist, es war halt nicht geplant, dieses Treffen, dass wir uns halt näher gekommen sind. Mhm. Und wir hatten dann auch nicht die entsprechenden Sachen zur Verhütung dabei. Das auch noch? Ja. Mhm. Solltest du als 22-jähriger Mann aber wissen, dass das so halt nicht läuft? Ne? Normalerweise schon, ja. Mhm. Und wie gesagt, da jetzt eben kein Kontakt mehr zustande gekommen ist zwischen ihr und mir, weiß ich auch jetzt nicht, ob sich daraus jetzt irgendwas entwickelt hat. Mhm. Und ich meine, das macht mir schon zu schaffen, aber ich traue mich da auch jetzt nicht irgendwie immer einfach anrufen und sagen, hey, sag mal, wie ist. Also besteht denn die Möglichkeit, überhaupt da anzurufen? Oder gerätst du gleich in irgendeinen bösen Verdacht, wenn dann zufälligerweise... Nee, eigentlich nicht, weil also die Eltern kenne ich eigentlich. Ja. Das ist auch das Problem. Ich meine, ich kenne kenn ihn schon ziemlich lange. Also dann fände ich schon... Entsprechend auch. Ja, dann fände ich schon sehr korrekt, Michael, wenn du zumindest mal anrufen würdest und vielleicht auch dich mal einmal treffen würdest mit dem Mädchen und auch ganz offen und klar sagst, wie es in dir zugeht und welche Gefühle du hast. Naja, gut, so hart das dann auch ist, aber dann zumindest ist das so, hast du einmal mit ihr geschlafen und ziehst dich vollkommen aus der Affäre raus. Ja, hab ich mir so gedacht eigentlich. Also ja, ich meine, ich habe es auch nicht so ernst genommen, das Ganze. Na gut, aber bedenke mal, es ist ein 15-jähriges Mädchen. da trägst du als erwachsener junger Mann eine Verantwortung. Wenn das, wenn die jetzt in deinem Alter gewesen wäre, dann könnte man sagen, okay, die ist alt genug und kann sich auch darauf einlassen und weiß, was da los ist. Aber das ist schon eine andere Qualität, mit so einem so jungen Mädchen dann zu schlafen. Und dann noch ungeschützt, finde ich sehr schlimm von dir, dass du das gemacht hast. Mhm. Sehr, sehr verantwortungslos. Dann sei wenigstens jetzt Manns genug und triff dich nochmal mit ihr und rede nochmal mit ihr darüber und sag auch das in freundlicher Form, dass du nicht in sie verliebt bist und versuch da noch zumindest ein bisschen Fairness reinzubringen. Was natürlich fast nicht möglich ist. Nee, oder? Eigentlich nicht. Mhm. Aber so ist es völlig bescheuert. Du, ist es einmal passiert und du meldest dich nicht mehr. Ja, na gut. Das ist bestimmt nicht okay, aber also ich meine, ich bringe das auch nicht. Ich kann mal einfach anrufen und sagen, hey, da bin Aber du hast es doch gebracht, mit ihr zu pennen. Ja. Ja, und dann bringst du es nicht, da anzurufen und zu sagen, lass uns mal miteinander unterhalten oder lass uns mal einen Kaffee trinken zusammen? Mhm. Na, hör mal. Nee, ich habe gedacht, das wäre eigentlich so dann gegessen. Die Sache wäre dann vorbei und ich mach dann erstmal nichts weiter. Offensichtlich ist es ja nicht gegessen, sonst hättest du gar nicht mit dem Thema hier angerufen bei mir. Ja, okay, das ist auch wieder wahr. Mhm. Also Michael, ans Telefon und versuch das mal zu arrangieren. Entweder am Telefon oder halt irgendwo in einem Café. Mhm. Hm? Ja, muss ich mal schauen, dass ich das dann irgendwie hinkriege. Ja, finde ich auch. Wenn ich das dann hinkriege, das weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Aber ja, streng dich mal an. Wenn du meinst, dass das so okay ist, dann... Ja, finde ich ja. Toi, toi, toi. Werde ich mal versuchen. Tschüss. Okay. Tschüss. Bis dann, ciao. 19 Jahre alt, Björn. Hi. Hallo. Hallo, Björn. Ja, hallo, ich bin der Björn. Ja. Ich bin 19 und ich wohne in Debbisdorf. In Düsseldorf? In Debbisdorf und ja, ich habe da eine eigentlich recht traurige Geschichte zu erzählen. Mhm. Also ich bin mit 17 zu so einem Pornofilm verleitet worden von so einem älteren Herrn, der hat das gedreht und naja, das war halt meine eigene Entscheidung und das war halt ein Heterofilm. Naja, nun ja, später so nach einem Jahr hat er mich gefragt, ob ich da nicht ein paar Kumpels hätte. Dann habe ich halt gleich in meinem Dorf rumgefragt und da haben sich halt zwei bereit gefühlt. Und dann war es halt nicht nur hetero, sondern halt auch so ein Schulenporno. Und der eine halt musste dann mitmachen. Der Film hieß, sie nannten ihn den Tunnelblick. Und das war halt nicht so schön alles. Ich meine, er hat mehr Geld dafür bekommen und das war halt alles schon okay. So. Also er konnte sich halt auch entscheiden, aber... Moment, wie er? Du hast da nicht mitgemacht dann? In dem Film nicht, ich habe in einem anderen Film mitgespielt. Mhm. Gut drauf, aber besser drunter. So. Ja, also das wäre egal, wie der hier. Ja, nee, war. Jetzt mal nochmal von vorne. 17 Jahre warst du, da, war hat, ich ein, da, da ja. hat dich ein älterer Herr angesprochen. Wo, wie? Ja, wir haben da so einen Platz, so Schlosspark, da hängen wir ab und zu ab und da kommen dann halt alles Mögliche, da sind auch viele verdruckte Leute, sag ich mal, und... Also auf der Straße hatte ich da jemand angesprochen. Ja, gesagt, so ein Junge, Park, so ein Treffpunkt, da sind halt, um die Ecke ist da auch ein Spulenpark, aber mit sowas hat man eigentlich nie zu tun. Mhm. So, der hat ja dich da in der Öffentlichkeit angesprochen, ob du nicht Bock hast auf einen Pornofilm. Ja, so direkt nicht, der hat halt mal gesagt, der kommt da mal her, so nach dem Spiel ein bisschen, weil wir da halt immer so Schach gespielt haben und so. Ja, der meinte halt, kommst du mal mit und so, und dann sind wir halt mal mitgegangen zu zweit und was ich, der andere ist dann abgehauen, ich bin da geblieben und dann hat er mich überredet, er hat mir halt 500 Mark mit 17 Jahren. 500 Mark für einen Film? Wie lange? Für einen Film, ja. Wie lange habt ihr daran gearbeitet, an diesem Film? Das ging eigentlich relativ schnell, das war halt so an Action vielleicht. Mhm. So. Eine halbe Stunde, ja. Eine halbe Stunde nur? Ja, das war kurz, also auf jeden Fall. Mhm. Und jetzt ist es zu einem zweiten Film gekommen. Ja, das war dann halt das Jahr später so, wo ich dann halt die anderen Jungs besorgt habe, den Axel. Das heißt, du hast noch Kontakt zu diesem Mann gehabt, der konnte dich anrufen oder du hast ihn angerufen? Nee, ich habe ja dann also das eine Zeit lang gemeldet, da abzuhängen an diesem Platz und ich wusste halt, dass er auch da verkehrt und naja, dann bin ich halt doch mal wieder hin und habe die dann mitgebracht, also nachdem er mich dann da angesprochen hatte. Und da war dieser Mann wieder da, oder was? Ja, er hatte mir ja Geld versprochen, also als ich alleine da war, hat er mir dann gesagt, ja, bringst du noch mal welche mit und ich habe. Na gut, aber da war ja ein Jahr, da war doch ein Jahr vergangen. Ja, also ich kam ja auch damit klar eigentlich, ich habe das Geld gesehen und hatte so. Nein, ich verstehe nicht, dass du den wieder getroffen hast. Zufälligerweise nach einem Jahr. Nein, der hängt ja da ab und sucht er ja ständig. Ständig ist er da. Ja. Mhm. Jetzt, du, hast du was kann ich dagegen machen? Ja, das ist meine Frage so, weil das hat dem einen das Leben versaut, der hätte sonst Abitur jetzt schon, hat jetzt ein Jahr da sitzen, dem geht nicht mehr hin und ich fühle mich dafür alles verantwortlich. Wie viele Leute hast du denn da jetzt konkret mit reingezogen? Zwei nur. Zwei, Und also da wie viel? Ich bin abgesprungen. Ja? Ich habe davon 1.500 Mark auch gemacht. Wie viel? 1000 Mark. Mhm. Und du hast aber auch nochmal mitgespielt, ne? Nein, nicht nochmal. Nee, du hast nur die Leute herangeholt. Nur da rangeholt. Und das waren dann auch schwule Filme. Ja. Mhm. Und jetzt hast du schlechtes Gewissen. Ja klar, ich bin mich total beschissen. Das ist doch kacke. Ich meine, wie soll ich da jemand rauskommen aus dem schlechten Gewissen? Ich weiß nicht, ich habe auch überlegt, das alles anzuzeigen, aber da bin ich ja genauso angeschissen. Und was soll ich denn da bloß machen? Ich habe das noch nicht ganz richtig verstanden. Ist es da zu einer Filmproduktion gekommen oder zu mehreren? Dann hat jeder von den anderen halt noch einen Film gedreht. Das sind wohl nur so kurze Spots oder irgendwas, ich weiß nicht. Und was sagen denn die Jungs dazu, mit denen redest du doch auch darüber? Ja, die sehe ich ja noch. Also der eine bereut das halt jetzt alles, weil in seiner Schule wissen die das alles. Die sagen, ah, der Axel, ja, hin und her. Das ist halt. Sind die in deinem Alter oder jünger? Ja, die anderen, die sind halt, als er das gemacht hat, war 17, das ist jetzt ein Jahr her und der ist jetzt auch seine 18. Aber das ist halt trotzdem noch zu früh gewesen, denke ich, alles. Also wenn er erster Schritt ist völlig klar, dass du vollkommen dich aus diesem ganzen Theater herausziehst. Dass es keinen Kontakt mehr gibt. Was heißt herausziehen? Ja, ich kann doch nicht von den Jungs, das ist hier, sind meine Homies. Das sind die Leute, mit denen ich rumhänge. Ja, also ich meine das in dem Sinne, dass du jeglichen Kontakt, der da neu entstehen könnte, zwischen diesen Mann schon mal unterbindest. Das passiert da, nicht mehr. Da will auch keiner mehr hin. Mhm. Die sind jetzt alle auch runter vom Stopp. Wir haben da früher Kleber geschnüffelt unter den Treppen und so. Das waren halt Kinderzeiten. Also. Dann ist natürlich jetzt die zweite Frage, wie die Jungs sich wirklich fühlen. Und ob du den Eindruck hast, dass es denen eigentlich ziemlich beschissen geht danach. Hast du den Eindruck? Ja, denke ich schon. Also der eine macht ja nur noch Scheiße und weißt du, ich klaut den Baum von seiner Mutter und fährt durch die Gegend nach Holland und ich weiß nicht, wo sonst wo wir hin. Hört sich das auch schon doch sehr kriminell an, was da abgegangen ist, auch was dieser Mann da tut, sodass ein Schritt zur Polizei sicher der richtige wäre, finde ich. Ja, denke ich auch, aber dann bin ich ja angeschissen. Wenn ich dann, was ich im Bau gehe oder so, ich habe halt Hunde, ich habe 2 Pitbulls, wer soll das irgendwie? Also ich glaube, ich kann das juristisch natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du dann gerade nicht die riesige Strafe bekommst, weil du auch sehr jung warst und du quasi von dem Typ verführt worden bist dazu. Der hat die Arschkarte zurecht und der müsste letztendlich belangt werden, weil er minderjährig, zumindest nicht Erwachsene, hat damit reingezogen. Wie das genau juristisch aussieht, kann ich nicht beurteilen, aber irgendwas ist da absolut nicht in Ordnung. Ich fände, dass der Schritt zur Polizei auf jeden Fall der richtige wäre und ich fände es auch sehr gut, wenn du dir überlegst, vielleicht mit deinen Kumpels zusammen zu einer Beratungsstelle zu gehen, um das mal ein bisschen... Nee, da gehe ich nicht hin. Das ist bei Beratungsstellen, die sind doch selber alles Schwule. Also ich habe das immer schon... Nee, das ist ja Quatsch. Doch, ich habe das hier in Braunschweig, ist das so. Mhm. Ja, also das kann man generell... Ja, das kann man generell nicht so sagen, Björn. Ich schlage dir Folgendes vor. Du unterhältst dich jetzt nochmal mit meiner Psychologin. Ist das okay? Das Nein, ist eine Frau. Ich weiß nicht. Ich werde das anders machen. Ich muss da selber durch. Ich kann mit so nicht... Ich wollte das nur... sagen halt, dass Leute vielleicht merken, dass mir das leid tut und dass man nicht in so eine Falle tritt. Das ist halt total beschissen sowas. Und jeder, der da draußen ist, dass der echt nicht mit 17 war oder mit 16 oder noch jünger teilweise bei so einer Scheiße mitmacht. Und nicht bei fremden Leuten geht niemals mit. Das ist halt scheiße. Okay, also die Hilfe, die wir dir anbieten können, möchtest du nicht haben? Ich habe schon überlegt zur Polizei und ich war auch schon fast da. Überlegst dir. Ich glaube, das ist ein richtiger und guter Schritt und ich glaube, das ist für dich nicht sehr schlimm und nicht dramatisch. Du warst sehr jung und du bereust es ja auch jetzt sehr, was du da gemacht hast. Aber ich finde, dass die Polizei wissen muss, dass da so jemand sich rumtreibt und da ganz junge Leute aufgabelt. Das finde ich, das solltest du berücksichtigen und somit trägst du auch eine Verantwortung und kannst vielleicht verhindern, dass andere mit reingezogen werden, indem dieser Mann halt wirklich angezeigt wird. Ja. Okay, du warst meine Meinung. Ich finde, der Schritt zur Polizei wäre der richtige. Okay, ja. Hau rein, alte Socke. Ja, okay. Genau. Tschüss. Ciao. Hau rein, alte Socke. Susanne, 25. Hallo. Hallo? Susanne, hi. Ja, hallo. Ich rufe an, ich bin noch etwas durcheinander, weil bei uns wurde heute Abend ein Mann vor unserem Haus erschossen. Vor eurem Haus? Ja, Was ist denn da passiert, genau? Ja, also ich habe gelernt, ich saß am Schreibtisch und habe dann einen lauten Knall gehört und habe zuerst gedacht, das ist irgendwie wie immer irgendwelche blöden Feuerwerkskörper, das hört man öfter und dann kamen aber weitere Schüsse, wie ich jetzt im Nachhinein halt weiß, halt sehr schnell aufeinander, dass ich schon dachte, das kann nicht sein, und guck aus dem Fenster und sehe auch jemanden weglaufen. Und dann bin ich auf dem Balkon und ja, dann lag da halt einer auf der Straße vor unserem Haus. So. Also es ist ein großes Haus, Mietshaus. Mhm. Und waren schon Passanten dazugekommen oder lag der ganz alleine erstmal? Nee, also als ich sozusagen geguckt habe, standen dann auch oder waren dann auch zwei jüngere Leute da und riefen dann auch, man soll die Polizei anrufen und dass er tot wäre und ja. War er tot? Ja. Er war tot. Also sie haben dann wohl zuerst noch ja Notarzt und man fühlt noch einen Puls, aber also als hinterher wohl der Notarzt kam, war da nichts mehr. Mhm. Also, und du hast die ganze Szenerie und den ganzen Ablauf weiter oben vom Fenster aus beobachtet. Ja, also es war in einer gewissen Hinsicht halt so erschreckend, weil, also wenn man sonst in der Zeitung irgendwie liest, jemand wird auf der Straße erschossen, dann... Ja, das ist dann so real plötzlich, ja, ne? Ja, da denkt man so, ja, wie schrecklich, aber es ist nicht so... Wenn man das so, also wenn man die Schüsse hört und dann genau weiß, in dem Moment ist jemand gestorben, das ist so schlimm einfach. Das hast du überhaupt da richtig hingucken können zu der Leiche oder war dir das also unheimlich oder unangenehm? Also es war zum Glück so, also ich konnte sehen, dass jemand lag, aber nur halb. Also er lag vor einem Auto und das Auto verdeckt ist zum Glück. Ich habe auch, ich bin auch nicht runtergegangen oder so, ich bin erst später runter und als bin da auch nicht näher hin, weil ich gar nicht... Hast du denn irgendetwas gehört, was genau da vorgefallen ist, welche Gründe es gibt? Bisher noch nicht, also ich hoffe eigentlich, dass man irgendwie dann was erfährt, also ich meine, ich vermute immer mal, dass es dann vielleicht schon irgendwelche internen Bandenstreitigkeiten oder so. Wie alt war der Mensch? Konntest du das... noch nee, sehen? Nee, das konnte ich nicht sehen. Schlimm, ne? Wenn genau vor der Haustür jemand erschossen wird. Ja, weil also ich weiß es nicht, vor ein paar Tagen habe ich mich noch mit Leuten unterhalten, so von wegen Großstadt und Kriminalität und ich so, ach Quatsch, das wird doch immer hochgespielt und ich habe noch nie was erlebt, mir ist noch nie was passiert und naja. Aus welcher Stadt rufst du an? Berlin. Aus Berlin? Ja. In welchem Stadtteil ist das passiert? In Moabit. In Moabit, ja. Ja. Und eigentlich habe ich mich ja immer relativ sicher gefühlt. Also es ist zwar keine tolle Gegend, so, aber es sind zum Beispiel abends eigentlich immer relativ viele Menschen auf der Straße. Naja, und jetzt? Dann war irgendwann der Spuk vorbei und der Mann ist abgeholt worden, vermutlich mit einem Krankenwagen oder einem Totenwagen. Ja, wobei das hat sehr lange gedauert. Also ich weiß nicht. Nach 2 Stunden kam erst der, so ein Gerichtswagen von der Gerichtsmedizin. 2 Stunden hat er da gelegen auf der Straße? Ja, das fand ich auch ganz schlimm. Und du hast während dieser 2 Stunden deinen normalen Alltag nicht weiter abspulen können, ne? Du hast ja, ich weiß nicht, also zuerst mal, als ich das gesehen habe und mir das klar wurde, habe ich erst mal angefangen zu heulen und ich bin durch die Wohnung getigert, dann habe ich meine Eltern angerufen und dann habe ich halt so gedacht, ich kann doch jetzt nicht einfach, ich kann jetzt nicht einfach mich wieder hinsetzen und lernen oder lesen oder, also ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Andererseits kann ich jetzt auch nicht die ganze Nacht hier sitzen und nachdenken. Nee, klar. Und wohnst du alleine? Ja. Ja, du wohnst alleine. Hast du denn dich im Haus mit irgendjemandem gesprochen, mit der Nachbarschaft? Nee, aber ich werde vielleicht morgen mal, also ich habe gesehen, das Hausmeister-Ehepaar, die waren halt auch auf der Straße, dass ich vielleicht die auch mal frage, ob sie was wissen. Oder wie viele Stunden ist das jetzt her, dass man die Leiche hat weggebracht? Es war, glaube ich, so um 11. Ja, und ich wollte mich dann jetzt mit Fernsehen und deiner Sendung ablenken. Aber sowas wirkt nach, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dass man das auch nicht so einfach zur Seite schiebt, wenn man noch nie so etwas gesehen hat. Sowas. Ja. Hat das jetzt für dich so eine Wirkung auch, dass du Angst hast, rauszugehen? Ja, ich habe auch mit einer Freundin telefoniert, die meinte auch, ob ich jetzt wegziehen will oder sowas. Ich weiß es nicht. Also erstmal hatte ich jetzt auf jeden Fall keine Lust, auf die Straße zu gehen, um zu jemandem zu gehen oder da zu übernachten. Also dann war es mir doch noch lieber, ich bleib hier. So. Ich glaube, das ist für heute Abend auch erstmal eine normale Reaktion. Ja. Aber für die nächsten Abende und die nächsten Tage musst du dagegen angehen. Du kannst dich ja jetzt nicht aufgrund dieses einen Eindrucks jetzt völlig verkapseln, ne, in deiner Wohnung. Und wahrscheinlich sieht die Welt morgen auch schon etwas anders aus, weil du hast diesen Menschen ja nicht gekannt. Ja. Viel schlimmer wäre es noch, wenn das ein Bekannter von dir gewesen wäre oder vielleicht ein Nachbar oder so. Ja. Mhm. Ja, ich hoffe, ja. Ja, ja, das ist schlimm und wahrscheinlich wird es immer schlimmer in unseren Großstädten mit solchen Vorkommnissen. Ja, das ist echt unglaublich eigentlich, dass es so... Und gerade Berlin ist ja nur wirklich ein heißes Pflaster. Ja, ja. Wobei ich echt immer dachte, sowas passiert, also sowas kriegt man selber nicht mit einfach. Mhm. Liebe Susanne, ja. Ich wünsche dir trotz des schlimmen Eindrucks eine gute Nacht gleich. Ja, danke. Dass du ein bisschen schlafen kannst. Danke. Alles Gute und schöne Grüße nach Berlin. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute Nacht. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Ja, und morgen heißt unser Thema, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich und mein Haustier. Ich kann da wenig zu erzählen, außer meinem Purzel aus meiner Jugend. Meine Meersau, die Purzel hieß, und der Hamster, habe ich nicht zu bieten. Aber ich glaube, dass ihr ganz viel zu bieten habt an Haustieren und an vielen schönen Geschichten um eure Haustiere herum. 1 Uhr Radio 1 live und ich hoffe auch 1 Uhr WDR Fernsehen morgen. Ich freue mich auf euch und eure Geschichten und wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.